ein Teilchen, bin wie ein Vektor, bin wie der Stau, bin wie der Regen zwischen den Häusern, bin wie das Laub. Ich warte schon lange auf Revolution, es wird ja auch höchste Zeit. Doch zu keiner Erkenntnis und keiner Fahne war ich jemals bereit. Und alle Modelle in unseren Köpfen sind, was wir sind. Das sind nur Konstrukte und fälschliche Meinung. Und wo sie beginnt, das sind alles nur Gespenster. Thank you.

kein Wahlkampf.